people standing in line to look at pre-made sandwiches, people standing in line to get high at bad bitches, people standing in line to smoke weed and screen tea, people standing in line for 2 rails of OxyClean, people standing in line to nuke themselves with ketamine, it's odds and wrong, gluten-free, probiotic, superfood, antioxidant, no MSG, non-GMO, locally sourced quinoa and chia seeds, jojoba and baobab, dog treats, handmade with wild goji berries, agave, ake, activated whey protein, people standing in line to buy whatever the big fuck they might wanna shove down the food pipes tonight, new watch in black gold, new shirt that looks old, big dick and no soul, new pants with 4 holes, old phones with 1 drawer, 5 dry pens, something from a Kinder egg and everything you didn't know you were looking for, people complaining to them online, people complaining to the losing their mind, people complaining about standing in line, people standing in line they don't even know why. Zielgruppe. Zum Ausklang des vorangegangenen Jahres wurde, wie es sich seit Dekaden gehört, in den bürgerlichen Medien Jahresrückblicke verfasst, feuilletonistische Bestenlisten vorgestellt, die erstaunlichsten Dinge der letzten 12 Monate und die Sportlerinnen des Jahres gekürt. Manchmal, aber nur manchmal ragt ein Rückblick aus der Flut der retrospektiven Veröffentlichungen heraus. In der Süddeutschen Zeitung zog deren Wirtschaftsredakteur Karl-Heinz Büschemann kurz vor Weihnachten ein Fazit des Covid-Jahres 2020, das man für die Dezember-Titelstory der Zeitschrift Titanic hätte halten können. Nun, ist es nicht unsere erste Aufgabe, ideologischen Unfug derartiger Presseerzeugnisse durch unsere Beschäftigung damit zu adeln. Aber in diesem Fall machen wir schon allein deshalb in den kommenden 60 Minuten eine Ausnahme, weil das zunächst unter dem Titel »Erfolg ist einfach zu messen« erschienene Elaborat die Kerne jener ökonomischen Denkschulen enthält, die Zusammenhänge nicht begreifen, Grundsätze nicht erkennen und Schlüsse nicht ziehen wollen. Mit anderen Worten, was Karl-Heinz B. auftischt, ist das auf den Punkt gebrachte Unvermögen, den Kapitalismus als System zu beschreiben, zu hinterfragen, gar zu kritisieren. Dazu müsste man sich ja nicht einmal Kommunist nennen. Man müsste sich eben nur ein klein wenig von den klebrigen Pfaden der Expropriationsapologeten entfernen wollen. Und wenn es doch lediglich zu Festtagen wäre. Büschemann hat alle Stationen des bürgerlichen Qualitätsjournalismus durchschritten, auf die seinesgleichen mit ziemlicher Sicherheit meint, stolz sein zu können. Er ist staatlich beglaubigter Diplom-Volkswirt und bereicherte mit seiner Fachkompetenz nacheinander den Berliner Tagesspiegel, die Wirtschaftswoche der Holzbrink-Gruppe, die Zeit, den Spiegel, das Kapital mit C und schließlich die Süddeutsche Zeitung. Und nun, nach Jahrzehnten der erhellenden Reportagen und scharfsinnigen Analysen steht K.H. Büschemann kopfschüttelnd vor dem deutschen Kapital mit K und versteht die Welt nicht mehr. Yeah. Mittelständler BioNTech hebt den Ruf Deutschlands als Hightech-Standort. Adidas und Douglas haben sich zuletzt nicht mit Ruhm bekleckert. Die Pandemie legt schonungslos offen, welche Unternehmen für die Gesellschaft wichtig sind und welchen ihr soziales Umfeld nichts bedeutet. So startet die SZ in besagten Artikel. Und damit ist der Ausrichtung des Ökonomiepols 2020 bereits der Weg geebnet. Schon in diesem Teaser-Text wird unmissverständlich auf die urdeutsche Unterscheidung in raffendes und schaffendes Kapital hingewiesen. Es geht nicht um schlechte Öffentlichkeitsarbeit, auf die die Stichworte Adidas und Douglas anspielen. Wir kommen im weiteren Verlauf dieser Sendung darauf noch zurück. Für die Süddeutsche Zeitung ist bereits die Bezeichnung Mittelständler ein Qualitätsmerkmal an sich. Aber die zentrale Aussage dieser Einleitung besteht in der unverhohlenen Trennung zwischen gesellschaftlich Wichtigen und dem nicht genannten, aber gemeinten Gegensatz, dem Überflüssigen. Garniert mit der suffisanten Unterscheidung in Unternehmen, die das nationale Image Deutschlands heben, BioNTech als innovativer Vakzinhersteller und jenen, die sich an der nationalistischen Mythenbildung nicht beteiligen können oder wollen. Beide büschelmannschen Negativbeispiele waren übrigens vor der Pandemie veritable Vorzeigeunternehmen, zumindest nach den Maßstäben der herrschenden ökonomischen Auguren. Im weiteren Verlauf des SZ-Wirtschaftsjahresrückblicks zählt der Autor die vielen Negativbeispiele des Pandemiezeitraums auf und schreibt sich in Rage. Die Blamage des Jahres bot der Absturz des Zahlungsabwicklers Wirecard. Dass ein DAX-Konzern ein Spielfeld von offenbar wohlorganisiertem Verbrechen war und die staatlichen Kontrollinstanzen komplett versagten, wurde im Sommer zum Schockerlebnis einer selbstzufriedenen Wirtschaftsnation. Auch hier lohnt ein genauerer Blick. Eine Blamage kann nur konstatieren, wer davon ausgeht, dass derartiges zwar in Somalia, nicht aber bei uns in Deutschland passieren kann. Selbst wenn man sich der Einsicht widersetzt, dass derartige Strukturen nun mal systemimmanent sind, also integraler Bestandteil der kapitalistischen Logik, und selbst wenn die Einordnung kapitalistischer Akkumulationsprozesse in legal und illegal überhaupt keinen Sinn macht, so hätte es doch ausgereicht, die Wirtschaftsskandale der letzten, sagen wir, 5 Jahre Revue passieren zu lassen, um zu bemerken, dass die Zusammenarbeit von sogenannten Verbrechern und staatlichen Kontrollinstanzen nicht schockierend, sondern eben gesellschaftlicher Alltag ist. In was für einer Welt also lebt dieser Herr? Kennt er als Vorzeige-Ökonomie-Publizist eventuell die Volkswagen AG nicht? Ist ihm das Zusammenspiel von Großkonzernen, untätigen Aufsichtsbehörden und ignoranten Kunden nicht mehr gegenwärtig? Hat er gegebenenfalls nichts von den Ermittlungen gegen die Deutsche Bank mitbekommen? Weiß er nichts von den Arbeitsbedingungen in den Tönnies-Schlachthöfen? Nein, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben es hier eben weder mit Skandalen noch mit Blamagen zu tun, sondern mit der Alltäglichkeit der kapitalistischen Verwertungslogik. Das Attribut Selbstzufrieden im Zusammenhang mit dem Begriff Wirtschaftsnation übrigens kann in diesem Zusammenhang wohl nur als Drohung verstanden werden, sowohl nach innen als auch nach außen. I feel fine. My body is mine. I feel fine. My thoughts are mine. I feel fine. My actions are mine. I feel fine. My words are mine. I feel fine. My body is mine. Der deutsche Volkswirt Büschemann fügt in seinem Artikel »Erfolg ist einfach zu messen« in der Süddeutschen Zeitung, mit dem wir uns in dieser Sendung beschäftigen, eine weitere Komponente schier anthroposophischem Irrsinns hinzu. In Bezug auf den Aufstieg der Firma Delivery Hero in den DAX in 2020 ist Büschemann höchst unzufrieden über den Wechsel bei der Listung der kapitalstärksten deutschen Unternehmen. Und als im Herbst als Ersatz für die Pleitefirma, gemeint ist Wirecard, ein Unternehmen mit Namen Delivery Hero in die Ehrenloge der Börse einzog, war wieder das Erstaunen groß. Wie kann ein Unternehmen geadelt werden, das wenig Substanz aufweist, noch nie Gewinne machte, in Deutschland nicht einmal aktiv ist und zudem in der Branche der Essenslieferanten tätig ist, die für schlechte Bezahlung ihrer Beschäftigten bekannt ist? Der tiefe Sturz von Wirecard und der Aufstieg von Delivery Hero haben die reflexhafte Diskussion wiederbelebt, ob der DAX noch ein Abbild der deutschen Wirtschaft ist. Er ist es nicht. Auch in wirtschaftsnahen und politisch konservativen Kreisen wird selten behauptet, dass der DAX bzw. das gesamte Börsengeschehen ein, wie Büschemann schreibt, Abbild der deutschen Wirtschaft sei. Die Börse ist nun einmal ein Marktplatz zur Kapitalakquise und für Wetten auf zukünftige Wertsteigerungen ausgegebener Anteilsscheine. Mit Anbindung an die Realwirtschaft, aber nicht als deren Kopie. Interessant an des Autors Formulierung ist allerdings, dass er raunend fragt, ob der DAX noch ein Abbild sei. Er wird es dann wohl einmal gewesen sein. Zu Zeiten, als eben keine Unternehmen in ihm gelistet waren, die, wir erinnern uns, in Deutschland nicht einmal aktiv sind. Anscheinend empörend. Und wissen Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, warum uns allen das Börsengeschehen darüber hinaus völlig wurscht sein kann, warum es der deutschen Wirtschaft keinesfalls gerecht wird. Die Relevanz eines Unternehmens lässt sich nicht an seinem Börsenwert oder an der Menge seiner frei gehandelten Aktien ablesen. Die Maßstäbe für Erfolg, Nachhaltigkeit und Akzeptanz werden nicht auf Xetra gehandelt. Sie sind ein Produkt von Verantwortung und Anstand in den Chefetagen. Die wirklichen Noten über die Leistung von Unternehmen vergeben die Mitarbeiter, die Kunden, die Lieferanten, die Nachbarn. Kurz, die Menschen drinnen und drumherum. Ölüm var ve bu bir rüya. Die Relevanz eines Unternehmens lässt sich nicht an seinem Börsenwert oder an der Menge seiner frei gehandelten Aktien ablesen. Die Maßstäbe für Erfolg, Nachhaltigkeit und Akzeptanz werden nicht auf Xetra gehandelt. Sie sind ein Produkt von Verantwortung und Anstand in den Chefetagen. Die wirklichen Noten über die Leistung von Unternehmen vergeben die Mitarbeiter, die Kunden, die Lieferanten, die Nachbarn. Kurz, die Menschen drinnen und drumherum. Es bleibt zunächst im Unklaren, was Karl-Heinz Büschemann in seinem Artikel in der SZ vom Dezember letzten Jahres an dieser Stelle mit dem Begriff der Relevanz meint. Er glaubt offenbar, dass es im Kapitalismus ein höheres Prinzip als das der Profitmaximierung gibt. Einen quasi abstrakteren gesellschaftlichen Sinn. Und dieser Sinn, so muss man sein Geschwurbel interpretieren, besteht also in irgendeinem Erfolg, wohl keinem betriebswirtschaftlichen Erfolg, in Nachhaltigkeit und in Akzeptanz. Als wären diese Kategorien nicht einzig und allein Marketingbegriffe zur genau Profitmaximierung. Und selbstverständlich werden diese Reklamebegriffe auf der digitalen Handelsplattform Xetra gehandelt, als Bestandteile von Konzern-Image-Kampagnen und damit Zukunftsversprechen für Couponschnippler. Und das führt zu, richtig, Erfolg. Wer das nicht begreift oder nicht begreifen will, vermutet dann eben auch folgerichtig neben ganzheitlichem Altruismus Verantwortung und Anstand in deutschen Chefetagen. Der Autor hat das Blendwerk des rheinischen Kapitalismus derart verinnerlicht, dass einem unweigerlich die Tränen kommen. Und seine Beschreibung angeblicher Wesensmerkmale des deutschen Kapitals ist sogar noch steigerungsfähig. Wo der Staat mit seiner lautstarken Corona-Bekämpfungspolitik, zahllosen Hilfsversprechen und Dauerstreit zwischen Bund und Ländern über die richtige Strategie zunehmend an Grenzen gerät, stellt sich die Frage, ob wenigstens die Unternehmen, also die Arbeitgeber und Versorger der Bürger, noch als Vertrauensanker taugen. Das Urteil fällt weit schlechter aus, als es eine Wirtschaft erwarten lässt, an deren Spitze angesehene internationale Adressen wie Allianz, BASF, Daimler oder Henkel stehen. I can't be you, no. I can't be you, but I can be true, though. I want to be friends. I want to be friends till time ends, yes. I can't. Wo der Staat mit seiner lautstarken Corona-Bekämpfungspolitik, zahllosen Hilfsversprechen und Dauerstreit zwischen Bund und Ländern über die richtige Strategie zunehmend an Grenzen gerät, stellt sich die Frage, ob wenigstens die Unternehmen, also die Arbeitgeber und Versorger der Bürger, noch als Vertrauensanker taugen. Das Urteil fällt weit schlechter aus, als es eine Wirtschaft erwarten lässt, an deren Spitze angesehene internationale Adressen wie Allianz, BASF, Daimler oder Henkel stehen. Man muss kein Fan des gesundheitspolitischen Rumgeeiers der staatlichen Institutionen sein, um sich ob des hier aufgemachten Widerspruchs zwischen politischer Herrschaft und deutschem Kapital verwundert die Augen zu reiben. Die Unternehmen sind die Versorger der Bürger? Man muss von ihnen gesellschaftliche Wunderdinge erwarten können, weil sie angesehene internationale Adressen sind? Sie sollen ein, wie Büschemann schreibt, Vertrauensanker in schweren Zeiten sein? Es ist zum Schießen. Und die beispielhafte Aufzählung der Konzerne ist es auch. Nur ein paar Informationen zu den sogenannten Vertrauensankern der Süddeutschen Zeitung. Von 1933 bis 1945 versicherte die Allianz auch Unterorganisationen der NSDAP und erschloss im Zuge der Ausbreitung des Deutschen Reiches neue Geschäftsfelder. Unter anderem wurde durch die Übernahme jüdischer Versicherungshäuser der Kundenstamm ausgeweitet. Die Allianz profitierte direkt von Deportationen. Ab 1940 versicherte die Allianz in den Konzentrationslagern SS-Rüstungsbetriebe, Häftlingsbaracken, Materiallager und Fuhrparks, darunter in Auschwitz, Buchenwald und Dachau. Allianz-Mitarbeiter inspizierten regelmäßig die Konzentrationslager. Am 17. Oktober 2016 kam es bei Arbeiten an einer Rohrleitungsstraße im Ludwigshafener Nordhafen, über den die gesamte Versorgung des BASF-Werks mit brennbaren Flüssiggasen läuft, zu einem Brand und mehreren Explosionen. Dabei starben 4 Menschen, 7 weitere wurden schwer verletzt und 22 leicht. Ein Teil der chemischen Anlagen wurde vorübergehend heruntergefahren. Im September 2017 verstarb ein weiterer Mitarbeiter der Werkfeuerwehr an den Folgen seiner erlittenen Verletzungen. Am 24. März 2010 reichten die Vereinigten Staaten nach Ermittlungen der US-Börsenaufsicht SEC eine Klage gegen die Daimler AG ein. Das Verfahren war in den USA möglich, da Daimler-Aktien an dortigen Börsen gehandelt werden. Der Vorwurf lautete auf Korruption im großen Stil und war der Abschluss einer jahrelangen Ermittlung. Laut dem US-amerikanischen Justizministerium soll der Konzern zwischen 1998 und 2008 in Russland, der Türkei, Ägypten und China im zweistelligen Millionenbereich Bestechungsgelder gezahlt haben, um an Regierungsaufträge zu kommen, die die damals angeschlagene Daimler-Chrysler AG retten sollten. Zwischen 2002 und 2005 bestand nach Erkenntnissen der Europäischen Kommission ein Kartell mehrerer internationaler Waschmittelhersteller in den Ländern Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, den Niederlanden, Belgien, Portugal und Griechenland. Es wurde zu systematischen Absprachen bei der Preisgestaltung für Vollwaschmittelpulver für die Maschinenwäsche genutzt. Gegen Henkel wurde aufgrund der umfassenden Zusammenarbeit mit der Kartellbehörde kein Bußgeld verhängt. Sofern in den Büroräumen der SZ ein Internetanschluss existiert und die Webseite von Wikipedia nicht gesperrt ist, dürften der Wirtschaftsredaktion derartige Fakten durchaus bekannt sein. Die Nennung dieser Konzerne im Zuge einer behaupteten, zumindest potenziell besseren Bekämpfung der Pandemie als durch die verwaltungsseitig initiierten Chaostage ist natürlich pure Ideologie. Die pure Affirmation jeglicher Kapitalverwertungs- und Vernutzungslogik. Man mag von der Süddeutschen Zeitung eventuell nichts anderes erwarten. Allerdings fällt sie mit derartigen ideologischen Regressionserscheinungen selbst hinter ihre eigene sozialdemokratische Verortung weit zurück. Balance. Wir beschäftigen uns in unserer heutigen Sendung mit einem Artikel der Süddeutschen Zeitung vom Ende des letzten Jahres, in welchem der geballte Unwillen, eventuell aber auch das Unvermögen zur auch nur zaghaften Kritik der politisch-ökonomischen Verhältnisse auf den Punkt gebracht wurde. Der Autor und Wirtschaftsjournalist Karl-Heinz Büschemann schrieb unter anderem zu einigen PR-Fehlern von ihm eigentlich hochgeschätzten Unternehmen: Es ist erstaunlich, mit welcher Hartnäckigkeit hochprofessionell geführte Unternehmen an dem Kinderglauben festhalten, in der Not ungestraft Gewinne auf Kosten anderer machen zu können. Büschemann beschreibt vor dieser erstaunlichen Aussage den Versuch der Parfümeriekette Douglas, deren Filialen mit Verweis auf Teile des Sortiments trotz Lockdowns geöffnet zu halten. Dem Kapital, so suggeriert der Autor damit, sei Profitstreben in der nationalen Krise eigentlich fremd. Nur Naivlinge, Kinder und, meint er, gegebenenfalls Volksschädlinge bereichern sich in einer derartigen Situation. Und dann auch noch auf Kosten anderer. Empörend. Dass die Douglas-Chefin Tina Müller lediglich versucht hatte zu bewahren, was der Daseinszweck ihrer Aromabude ist, nämlich Gewinne mit dem Verkauf von Beauty-Artikeln zu realisieren, kommt Büschemann, kommt der Süddeutschen Zeitung nicht in den Sinn. Ein Vorgang übrigens, der überdeutlich auf eins der Hauptprobleme der kapitalistischen Eigentumsverhältnisse verweist. Während in vielen Branchen die Umsätze wegen der Schließungsverordnungen gravierend einbrachen, liefen die Fixkosten für Mieten weiter. Immobilienbesitzer kommen in der Regel ökonomisch nahezu ungeschoren durch die Pandemie. Private, aber auch gewerbliche Mieter eben nicht. Der sogenannte Mietmarkt entwickelt sich völlig gleichmäßig weiter. Alle Preisindikatoren zeigen immerfort nach oben. Ein generelles Mietmoratorium, wie es Adidas für seine Filialen zu Beginn des Lockdowns erklärte und es dann nach heftigen öffentlichen Protesten wieder zurücknahm, wurde an keiner Stelle und von keiner politisch relevanten Strömung diskutiert. Die SZ führt noch weitere Belege für Kapitalversagen in der globalen Krise auf, die für die Zeitung doch nur eine nationale ist. Es ist beunruhigend, wenn sich angesehene Unternehmen manchmal zu vergessen scheinen, als gäbe es gar keine Krise, als liege kein Anlass vor, sich um die Sicherheit von Hunderttausenden Arbeitsplätzen zu sorgen. Lassen wir mal beiseite, dass man sich zunächst und in erster Linie um die Gesundheit der Beschäftigten sorgen müsste, die ja zu einem nicht unerheblichen Teil von der Politik und ihren arbeitgebenden Versorgern weiter zur Ausbeutung gedrängt werden. Was hemmt den Autokonzern, seine eigentlich aus nationaler Daseinsvorsorge bestehende Bestimmung zu erfüllen? Beim VW-Konzern sind gerade uralte Machtkämpfe zwischen Betriebsrat und Management wieder aufgeflammt, die den Konzern seit Jahrzehnten lähmen und die Volkswagen schon manches Mal an den Rand des Abgrunds gebracht haben. Nicht die vielen Ungeheuerlichkeiten, über die man, wir haben es zu Beginn dieser Sendung erwähnt, Tag ein, Tag aus lesen und hören kann, verhindern die Erfüllung national-gesellschaftlicher Qualitätsstandards in der Krise. Es ist die ausgeprägte betriebliche Mitbestimmung, die den Hemmschuh auf dem Weg zum ideal deutschen Unternehmen darstellt. Wenn dies wirklich stimmen würde, müssten wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein permanentes Hohelied auf das deutsche Betriebsverfassungsgesetz singen. Seine Durchführung würde dieses Land derart schwächen, dass sich der Rest der Welt um deutsche Großmachtfantasien und Bestrebungen keine Sorgen mehr machen bräuchte. Dieses Hohelied singen wir selbstverständlich nicht. Und wer wissen möchte, warum, höre im Anschluss unsere Sendung Nummer 224. Thomas Ebermann erklärt dort anschaulich das strukturelle Elend der deutschen Mitbestimmung aus emanzipatorischer Sicht. Bye. Auch die Softwareschmiede SAP bekam am Ende des letzten Jahres in der Süddeutschen Zeitung ihr Fett weg und reihte sich in die Liste der tiefen Enttäuschungen ein. Selbst ein deutscher Vorzeigekonzern wirkt unkonzentriert. SAP, erfolgreicher Softwareanbieter mit internationaler Bedeutung, hat 2020 zweimal gepatzt. Ende April trennte sich das Wallgauer Unternehmen von seiner Co-Chefin Jennifer Morgan, die erst ein halbes Jahr zuvor berufen worden war, und im Herbst versäumte es der Konzern, seine Aktionäre rechtzeitig auf schlechtere Zahlen vorzubereiten und die schwächeren Geschäfte plausibel zu erklären. Die SAP-Aktie stürzte an einem Tag um mehr als 20% ab, was es üblicherweise nur in Unternehmen mit ernsten Problemen gibt. Aber doch nicht SAP. Eine Börsenwertvernichtung über Nacht von 31 Milliarden Euro darf nicht passieren. Beide Vorgänge deuten darauf hin, dass auch im SAP-Aufsichtsrat manches im Argen liegt. Auch das ist kein gutes Zeichen für einen Spitzenkonzern in einer Periode, die kaum Fehler verzeiht. Die Süddeutsche meint, dass Lamento über den Kurssturz einer IT-Aktie völlig ironiefrei. Es soll hier nicht der Eindruck erweckt werden, Börsenkurse würden sich komplett unabhängig von realwirtschaftlichen Gegebenheiten entwickeln. Wie wir bereits zu Beginn dieser Sendung angemerkt haben, geht es beim Börsengeschehen unter anderem neben der Kapitalakquise beim sogenannten IPO, also dem Börsengang, um Wetten auf die zukünftigen Kurs- und Geschäftsentwicklungen. Das lässt sich durchaus mit kluger PR beeinflussen, aber eben nicht gänzlich steuern. Hätte die Wirtschaftsredaktion der SZ nur ein klein wenig recherchiert, wäre ihr nicht nur aufgefallen, dass der Firmenstammsitz der SAP SE nicht in Wallgau und somit in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen, sondern in Walldorf in Baden-Württemberg liegt. Sie hätte gegebenenfalls auch Gründe oder zumindest Begründungen für das in der Tat ungewöhnliche Ausscheiden von Jennifer Morgan erfahren. Andere bürgerliche Wirtschaftsredaktionen haben dies zumindest geschafft. Warum ist das Ganze nun aber überhaupt von irgendeiner Bedeutung, insbesondere im Zusammenhang mit der Frage der Erfolgsmaßstäbe deutscher Konzerne und Unternehmen beim massenhaften Covid-Krepieren? Abstürzende Aktienkurse sind mehr als ein Ärgernis für Kapitalisten, denen ein paar verlorene Kursgewinnpunkte egal sein können. Sie gefährden aber die ohnehin fragile Aktienkultur in Deutschland. Wer sich fragt, warum die Deutschen so wenig Zutrauen in Unternehmensanteile als Anlageform haben, findet die Antwort in Flüchtigkeitsfehlern wie diesen. On the stage, I'm good enough for myself, and I'm gonna pray for days like this when I'm not scared to be who I am true. I got nothing to hide naked on the stage. I'm good enough for myself, and I'm gonna pray for days like this when I'm not scared to be who I am true. Try to change all my names. Play my game, don't play hard, don't deny who I am. See the truth inside me, let me teach you a few things. Teach you a few things. Teach you a few things. See me as I am, don't try to change all my names. Play my game, don't play hard, don't deny who I am. See the truth inside me, let me teach you a few things. Like that. לחשוף את עצמי ערום אצולה כמו ביום היוולדי מתפללת לימים טובים כמו היום בו לא קיימת בי בושה לחשוף את עצמי פחד מעכב אותי להיות מי שאני אם אצליח לא לברוח להישאר חופשי יאה יאה Die Süddeutsche Zeitung hat allerdings nicht nur Negativbeispiele in Bezug auf unternehmerisches Handeln während der Pandemie parat. Während also Firmen wie Adidas und Douglas kein gutes Bild abgeben, ja im Grunde gegen die Greater Goods im Kapitalismus verstießen, gibt es auch Konzerne, die es genau andersherum machen, sich nämlich auf die wahren Werte ökonomischen Handelns zu besinnen. Die SZ jubelt. Da tut es gut, dass ein Traditionsunternehmen gerade einen Kursschwenk hinlegt und nicht mehr allein dem Shareholder-Value-Traumdenken anhängt, das vor allem die Interessen der Aktionäre im Auge hat. Dieser Denkschule hing der Siemens-Konzern seit 2005 an. Der jetzige Konzernchef Joe Keser, der im Februar abtreten wird, hatte die Zerlegung des Konzerns zu einer Kernmission gemacht. Den Aktienkurs zu treiben, war seine entscheidende Motivation. Der künftige Siemens-Chef Roland Busch will aber Schluss machen mit der Strategie des Dauerausverkaufs. Während Investmentbanker vorrechnen, der Siemens-Aktienkurs könne um 20% nach oben getrieben werden, wenn das Unternehmen die Filetierung fortsetze, winkt der Neue ab. Wir haben nicht nur die Börse im Blick, sondern auch die Interessen von Mitarbeitern, Kunden, Gesellschaft und Umwelt. Wir könnten über das Konglomerat Siemens sicher eine ganze Sendungsreihe konzipieren. Als Beispiel ganzheitlicher gesellschaftlicher Selbstlosigkeit würde uns der Laden wahrscheinlich nicht auffallen. Aber natürlich ist das Shareholder-Value-Prinzip, da ist sich der SZ-Autor Büschemann einig mit Gewerkschaften, Teilen der Wirtschaftsverbände, der politischen Klasse von rechts bis links, vielleicht mit Ausnahme der FDP und den Bewohnern dieses Landes, das Shareholder-Value-Prinzip ist, weil als zutiefst amerikanisch und damit im Grunde als undeutsch geltend, abzulehnen. Der Widerspruch zum gleichzeitigen Gejammer über die unterdurchschnittlich etablierte Aktienkultur in Deutschland fällt ihm dabei nicht auf. Ist aber unterm Strich auch egal, denn am Ende geht es der SZ auch hier um das große Ganze im kapitalistischen System. Unternehmen stehen heute unter viel größerer Beobachtung als in früheren Zeiten. Es reicht nicht, wenn sich ein Konzern selbstzufrieden ein Etikett anklebt, das von sozialer Verantwortung spricht. Die Corona-Krise hat das besonders deutlich gemacht. Und sollte die eines Tages doch noch vorbeigehen, wird eines nicht verschwinden. Das Internet mit seinen schnell aufbrausenden Proteststürmen sorgt dafür, dass Unternehmen sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung heute weniger entziehen können als je zuvor. Für Ansehen und Akzeptanz in der Gesellschaft sorgen aber nicht Sprachhülsen von Firmenchefs, es sind die Taten und die Glaubwürdigkeit der Handelnden. Um derart gewagte, wir meinen unsinnige Thesen aufzustellen, muss man tunlichst darauf achten, Begriffe und ihr Zusammenspiel im Unklaren, im Ungewissen zu belassen. Was in diesem Zusammenhang konkret soziale Verantwortung sein soll, wie der Social-Media-Mob Firmen zu besseren Organisationseinheiten formen soll, was die Währung Glaubwürdigkeit genau bedeuten soll, all das darf nicht näher beleuchtet oder gar definiert werden. Denn dann würde die Scharlatanerie des rheinischen Kapitalismus des 21. Jahrhunderts überdeutlich hervortreten. Auf welch tönernen Füßen die ökonomischen Aussagen der SZ stehen, wird deutlich, wenn man sich die Halbwertszeit der euphorischen Einschätzungen bezüglich unserer Gesellschaftsretter mit Vorzeigemigrationshintergrund BioNTech anschaut. Nur wenige Monate nach der deutschen SZ-Wirtschaftshitparade wird die Firma angegangen für schleppende Impfstofflieferungen, nicht ausreichende Produktionskapazitäten und überzogene Verkaufspreise pro Ampulle. Das ist alles selbstverständlich weit weg von irgendeiner strukturierten Kritik des kapitalistischen Verwertungsprinzips. Wer vom Kapitalismus nicht reden will, soll halt auch seine Folgen nicht esoterisch verbrämen. Übrigens, liebe Zielgruppe, und das zum Schluss, dass die Süddeutsche Zeitung einer der stabilsten Stützpfeiler des linksbürgerlichen Antisemitismus ist, nimmt bei dieser ideologischen Grundausrichtung nicht Wunder.